بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا بما قضيت هويت بإذن تعالى من سنن الترمذي رحمه الله تعالى عند بما قضيت بارك الله فيكم. من تاريخ السفارة بشندوش، بارك الله فيكم. عند إن شاء الله نعم هنا يس نو جدول دو تبايز مش نيش هنا نعم طيب. باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف. الوضوء من القيء والرعاف. كافه الاسفين زكسي. عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال فتوضأ، فلقيت أي أبو الدرداء، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق، أنا صببت له وضوءه. هذا كلام معدان أو معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق، أنا صببت له وضوءه. قال أبو عيسى وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف، وهو قول. إذن بعض الصحابة قال من القيء والرعاف، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو قول مالك والشافعي. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، في مسألة الوضوء من القيء والرعاف. فمن قائل بوجوب الوضوء من القيء والرعاف، ومن مفصل في المسألة، أي يفصل في المسألة فيقول إذا كان قليل، يعني الوضوء والرعاف إذا كان شيء قليل فلا يئس فيه وضوء، أو إذا كان الرعاف والقيء قليل فليس فيه وضوء، أما إذا كان كثير ففيه الوضوء. وقد ثبت بارك الله فيكم عن الصحابة أنهم يعني قالوا بهذا القول، منهم ابن عباس وابن عمر رضوان الله عليهما، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء وقتادة، والثوري من تبع التابعين، وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وإسحاق بن راهويه. أما مالك والشافعي وابن المنذر لا يوجبون الوضوء. أما ابن قدامة فيقول: ولنا ما روى أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وقال ثوبان: صدق، أنا صدقت له وضوءا، رواه الأثرم. طبعا هناك أيضا عن عائشة رضوان الله عليها مثل ذلك، ولكن حديث عائشة ضعيف. وأما ما رواه الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الوضوء من القطرة والقطرتين، فهذا لا يثبت، والله تعالى أعلى وأعلم. ذاك المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، المسألة مسألة خلافية، هل يتوضأ، وانتبه، من القيء والرعاف؟ هذا السؤال المسألة فيها خلاف، انتبه. هناك من يقول: إذا كان كثيرا، نعم، وروي عن علي، أما إذا كان قليلا فلا، مثل الذي قاله الدارقطني في القطرة والقطرتين. القول الثاني: في كل رعاف وقيء وضوء للوجوب، واستدلوا بحديث أبي الدرداء وحديث عائشة. أما الثالث بارك الله فيكم: الوضوء في الحديث للاستحباب وليس للوجوب، والقول الأخير ليس فيه وضوء. إذن اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، و يا أخوة المسألة فيها طبعا، انتبهوا هنا، قاء فتوضأ ما فيه الوجوب، قاء فتوضأ ما فيه وجوب. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ لأنه ما كان عنده وضوء، أو قد يكون أنه قاء فتوضأ استحبابا إعادة الوضوء، ولكن ما فيه أنه أوجب الوضوء بعد القيء. ثم لو ثبت أنه قاء فتوضأ، أين الدليل على الرعاف؟ ما في دليل إلا حديث عائشة والله عليها، الذي لا يثبت لأنه حديث ضعيف. فلهذا تنبه يا رعاك الله. بارك الله فيكم. كابيتال كابيتال دي اتسيلونج يبقى وضوء نيمن. فون نازن بلوتن und erbrechen. Und zwar بارك الله فيكم معدان ابن أبي طلحة erzählt von أبي الدرداء، بس ده النبي صلى الله عليه وسلم أبروخن أبراخ الأخ dann hat er Wudu genommen. Ma'dan sagte, ich traf Thauban und fragte ihn, er sagte Thauban, ich habe das Wasser, ich habe das Wasser oder das Wudu-Wasser des Propheten gegossen. Also ich habe für ihn Wasser geholt, damit er Wudu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. الترمذي زاكت أبو عيسى رحمه الله تعالى زاكت إذ كيب فيلة فون جلاختن أينيجي فون صحابة صحابة في تم بشبيل ابن عباس und ابن عمر بس زاكت مش الترمذي الترمذي زاكت فيلة von Leuten des Wissens, von den Gefährten des Propheten, von Tabi'in, dass sie gesagt haben, man muss Wudu nehmen nach Nasenbluten und Erbrechen. Und das ist die Aussage von Ahmed Ishaq Sufyan al-Thawri und Ibn al-Mubarak. Andere Gelehrte sagen nein, man braucht kein Wudu. Und das sagt Malik und Al-Shafi. Abu Hanifa ist auch für diese Meinung. Aber Abu Hanifa, der macht Tafsir. Das ist für die erste Meinung, nicht für die zweite. Der sagt, wenn man blutet dann muss, und erbricht, dann muss man Wudu nehmen eigentlich. Das heißt, Barakallahu Fikum, dieses Thema ist, das nennt man مسألة خلافية. Was wird مسألة خلافية؟ مسألة بدون تيمة. خلافية umstritten. Das ist ein umstrittenes Thema zwischen den Gelehrten. Einige sagen, pass auf, man muss Wudu nehmen. Man muss Wudu nehmen. Andere Gelehrten sagen, nein, wir schauen. Wenig Blut oder Erbrechen, kein Wudu. Viel, dann Wudu. Hat man gesagt, dass diese Ansicht auch ist von Ali. Und das ist eigentlich die Ansicht von Abu Hanifa. Weil sie eine Überlieferung bei Dharaqutni genommen haben, da haben sie gesagt, von einem Bluttropfen, von einem Tropfen, zwei Tropfen, man braucht kein Wudu zu nehmen. Aber diese Überlieferung ist nicht authentisch. Am Barakallahu Fikum, die anderen da sagen, es ist empfohlen, Wudu zu nehmen. Was wird empfohlen? Besser. Und einige sagen, man braucht kein Wudu zu nehmen. Das geht hier nach Beweisen. Das geht hier Non, vous voyez. Yazid ibn Ifrim, son Abi Darda, Allah alayhi. Gibt es hier Verpflichtung für Wudu? Nein. Warum? Weil Barakallahu fikum, der sagte, der Prophet sallam, hat erbrochen und er hat Wudu genommen. Aber er hat nicht gesagt, er hat uns befohlen. Aber es gibt eine Überlieferung, dass der Prophet sallam befohlen hat, Wudu zu nehmen, wenn man Nasenbluten hat und wenn man erbrochen hat. Diese Überlieferung von Aisha. Aber diese Überlieferung ist nicht authentisch. Wäre die Überlieferung von Aisha authentisch, dann haben wir keinen, da darf man kein umstrittenes Thema hier haben, weil das klar geworden ist. Aber das ist nicht authentisch. Und so, man kann das nicht sagen. Barakallahu fikum. Dann die Überlieferung von Abu Darda. Der Prophet hat das gemacht. Nur, dass der Prophet etwas getan hat, das heißt nicht, dass es Pflicht ist. Das ist von der Religion, ja. Das ist empfohlen mit Sicherheit. Weil der Prophet das gemacht hat. Aber warum hat er das gemacht? Vielleicht hat er kein Wudu davor gehabt. Und wollte er beten, deshalb hat er Wudu gemacht. Vielleicht war das nicht mit dem Erbrechen zu tun. Und wenn wir von Erbrechen sprechen, dann wo ist das? Barakallahu fikum. Bezüglich Nasenbluten. Da hat man hier Qiyas gemacht. Und da hat man gesagt, weil die beide zusammenkommen. Aber Barakallahu fikum sagt noch, man braucht nicht unbedingt nach dem Erbrechen Wudu zu nehmen. Und wenn man Wudu nimmt, dann ist das empfehlenswert. Und das ist diese Überlieferung, man qa'a falyatawadda. Wer erbrochen hat, sollte Wudu nehmen, da kann man das nehmen als Barakallahu fikum empfohlen. Das ist Sunna, nicht Pflicht. بارك الله فيكم دن باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ عن عبد الله بن مسعود قال سألني النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك فقلت نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور قال فتوضأ منه الحديث ضعيف الحديث ضعيف وقال أبو عيسى الترمذي وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا الحديث وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان الثوري وغيره وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق توضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي قال أبو عيسى وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال انتبه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا أقرب الحديث ضعيف أما ما معنى النبيذ انتبه النبيذ هنا بمعنى العصير ليس بمعنى الخمر هنا النبيذ ليس الخمر إنما العصير الشيء الذي ينبذ هو الذي ينقع أو يغلى ويشرب هذا اسمه نبيذ ليس كما يفعل بعض الناس أن النبيذ هو الخمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرة طيبة وماء طهور إذا صح طبعا ولكن الحديث لا يصح فكان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم انتبه لهذا بارك الله فيك طيب هنا مسألة أخرى شوف يا أخي الماء إن بقي ماء هذا يتوضأ منه يغتسل منه يتوضأ منه، يغتسل منه، ما عندك أي مشكلة. أما إذا خرج عن كونه ماء وخالطه طاهرا مثل مثلا سكر أو تمر أو عجين، فخرج عن كونه ماء فهذا لا يتوضأ منه، يبقى طاهرا ولكن لا يتوضأ منه، لا يستخدم الوضوء. أما إذا بقي مثلا، إذا كان فيه طعم شيء من السكر ولكن باقي على ماء، يعني أغلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في جفنتين، يعني في طست، ثم الماء قد يختلف لونه مثل ماء البحر أو طعمه مالح أو ريحه، ولكن ما اختلط بنجس، فإذا اختلط بنجس لا يطهر. أما إذا لم يختلط بنجس، إذا اختلط بطاهر عندنا ثلاث أمور: إذا اختلط الماء بطاهر، انتبه، إما أن يبقى على غالبيته أنه ماء فهذا يتوضأ منه، أو أن يخلط بأمر يستفتي مثل الصابون وغير ذلك، فهذا كذلك طاهر ويتوضأ منه لا بأس. أما الثالث فهو أن يخرج عن كونه ماء فهذا يا أخوة لا يتوضأ منه. انتبه يعني، هذا إذا اختلط بطاهر. أما إذا اختلط الماء بنجس فغير طعمه أو ريحه أو لونه هذا ما يستخدم للوضوء، فانتبه يا رعاك الله، إلا طبعا إذا كان الماء جاري. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. كابيتل 5 und 60 und zwar die Erzählung über Wudu mit, sage hier Saft. Nebid. Viele Leute, die verstehen unter Nebid, die denken Wein. Und das ist falsch. Nebid hier, das ist Saft. Man hat für den Propheten sallallahu alaihi wasallam das gekocht und da hat man das kühlen lassen und da hat man das getrunken. Oder man hat die Dattel, oder Rosinen in Wasser gelassen über Nacht, bis sie und da hat man sie wie gepresst und da hat man das getrunken. Und das ist eher hier Saft. Nebid ist hier nicht Khamr. Aufpassen bitte. Und deshalb einige von Ahnaf, wenn die sagen, man darf Nebid trinken, die meinen nicht Alkohol, sondern die meinen Saft. Weil man nennt das auch Nebid. Das kommt von Nebeda. Und das kommt in der arabischen Sprache von einer Art und Weise, wie man Saft gewinnen kann. Getränk. Auf jeden Fall, Abdullah bin Mas'ud erzählte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte mir, was hast du in deinem Behälter? Was hast du in diesem Behälter, was du trägst? Ich habe gesagt, Nebid, Saft. Er sagte, Tamratun tayyiba. Das wird schöne Früchte, gute Früchte. Wama und tahur. Und Wasser, was rein ist, reines Wasser. Das ist schöne Früchte und reines Wasser. Dann sagt er, der Prophet hat dies benutzt, um Wudu zu nehmen. Diese Überlieferung ist schwach. Warum? Es gibt eine Person, die heißt Abu Zaid drin und der ist nicht bekannt. Man kennt ihn nicht. Man weiß nicht, wer diese Person ist. Und dieser Abu Zaid hat kein Hadith sozusagen überliefert, außer dieser Überlieferung und keiner kennt ihn. Deshalb ist diese Überlieferung schwach. Übrigens, At-Tirmidhi selber sagt schwach. Und barakallahu fikum, er sagte Tirmidhi, einige von den Gelehrten sagen, es ist kein Problem, dass man auch mit Saft Wudu nimmt, wie Sufyan. Und andere sagen, nein, das geht nicht, wie Shafi'i, Ahmed Ishaq. Und Ishaq sagte, wenn eine Person unbedingt mit Saft Wudu nehmen muss, und er macht das, dann sollte er auch danach Tayammum machen. Und der Tirmidhi sagte, aber näher zu Wahrheit ist, dass man das nicht benutzt, weil Allah sagt, wenn ihr nicht findet, wenn ich kein Wasser findet, dann sollt ihr Tayammum machen. Und er hat gesprochen von Wasser. Subhanahu wa ta'ala. Findest du kein Wasser, dann machst du Tayammum. Jetzt die Frage ist, was sollen wir dazu sagen? Barakallahu fikum, Jazakallahu khair. Wenn ich kein Wasser finde, dann macht die Tayammum. Das ist im Koran. Die Frage ist jetzt, Barakallahu fikum, Jazakallahu khair. Wie ist das jetzt zu verstehen? Schaut. Das Wasser ist immer rein. Und du kannst es immer für Wudu benutzen. Wenn jetzt mit Wasser etwas vermischt wird, vermischt mit Unreines oder vermischt mit Reines. Du vermischst das Wasser mit unreine Substanz. Dann hier, wenn Farbe oder Geruch oder Geschmack geändert werden, dieses Wasser darf man nicht mehr benutzen. Klar. Außer jetzt, dass dieses Wasser immer fließt, wie zum Beispiel Fluss oder Meer, das kannst du sowieso benutzen. Jetzt Wasser ist vermischt mit etwas Reines. Passt auf. Dann haben wir hier Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, du kannst es nicht mehr Wasser nennen. Das wird zu Saft oder das wird zum Beispiel zu Tee. Du kannst das nicht mehr benutzen. Barakallahu fikum. Mehrheitlich ist Wasser. Mehrheitlich Wasser. Und Spuren von einer anderen Substanz. Du darfst das benutzen. Der Beweis dafür ist, der Prophet kam und er hat ein Schüssel gefunden und es gab in diesem Schüssel noch Reste von Teig. Der Prophet hat das benutzt und er hat Wudu genommen. Dann drittens, wenn dieses Wasser vermischt wird mit etwas, was für, sage ich jetzt, für Sauberkeit benutzt wird, wie zum Beispiel Shampoo oder Seife oder Sidr, dann kannst du das benutzen und es ist kein Problem. Das ist hier, Barakallahu fikum, zu verstehen. Deshalb, Saft, du kannst das nicht benutzen, weil das nicht mehr Wasser heißt. Aber angenommen, ein bisschen Saft in viel Wasser, ist kein Problem. Das ist noch Wasser. Deshalb, du siehst, was mehrheitlich ist. Wallahu ta'ala ala. Findest du nicht, dann machst du Tayammum. باب في المضمضة من اللبن المضمضة من اللبن اللبن هون يقصد فيه غالبا الحليب يعني احنا نسميه الحليب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما وفي الباب عن سهل ابن سعد الساعدي وأم سلم. وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على الاستحباب، ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن. إنسان شرب لبن حليب في دسم تمضمض، هل هذا على الوجوب؟ عند بعض أهل العلم نعم، عند غيرهم ليس على الوجوب، وبعضهم ما يرى فيه شيء. بارك الله فيكم، جزاكم الله. يا مسألة أيضا من مسائل الخلاف، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. فلذلك القول الأول الوجوب، والقول الثاني أنه للاستحباب إذا شرب حليبا يعني لبنا، بارك الله فيكم جزاكم الله خير. منشبولن ناخ ميلك ترينكن بارك الله فيكم. ابن عباس رضوان الله عليه زاك تد بروفيت صلى الله عليه وسلم هات ميلش كترونكن، das heißt das konnte auch ايران sagen oder was heißen oder etwas anderes. Auf jeden Fall der Prophet صلى الله عليه وسلم hat Milch getrunken und dann hat ماء verlangt, also Wasser verlangt, und hat seinen Mund gespült und sagte es gibt drinne Fett. Es gibt drinne Fett. At-Tirmidhi sagte, einige von den Gelehrten sagen, dass man, nachdem man Milch getrunken hat, dass man Mund spülen muss. Aber bei uns sagt er, dass es empfohlen, und einige haben gesagt, man braucht das nicht. Das heißt, wir haben drei Ansichten von den Gelehrten. Einige sagen, nach Milch trinken, Wudu nehmen, Mund spülen, es muss. Andere sagen, Mund spülen ist empfohlen. Andere sagen, man braucht es nicht. Sowieso, ich meine, die beiden, diese Ansicht und diese Ansicht kann man hier auch sagen. Weil wenn das empfohlen ist, du kannst es auch lassen. Du brauchst es nicht unbedingt so machen. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. في كراهة رد السلام غير متوضئ. عن ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه، وإنما يكره هذا عندنا، قال أبو عيسى، وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائب. فسر بعض أهل العلم ذلك، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب، كراهة رد السلام على غير وضوء. طبعا هناك حديث آخر يا أخوة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم ومر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فتيمم بحائطا صلى الله عليه وسلم عليه السلام، وإنما كره رد السلام عليه. لماذا كره رد السلام عليه؟ لأنه لم يكن على طهارة. فيستحب للسلام أن يكون الإنسان على طهارة، ويستحب الإنسان أن يكون على طهارة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. قال هذا وإن لم يفهم من الرواية التي ذكرها، لأن عدم رده صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون لعارض آخر، على أن الترجمة عام بلفظ غير متوضئ، والحديث خاص بالبول. والحديث الذي أشار إليه الشيخ أخرجه أبو داود بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، عن نافع عن ابن عمر قال مر رجل على رسول الله في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة، فضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. فهذا نص في الباب، والجمع بين قوليهما وهو يبول وقد خرج من البول هين بالتعدد والمجاز وغيرها. فإذا بارك الله فيكم، المسألة هي يعني هذا فضل أن الإنسان يرد، وليس للوجوب، انتبه، هذا للكراهة، والأصل أن يكون على غير، أن يقال على غير طهارة، والله أعلم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. ist nicht erwünscht. Es ist nicht erwünscht. Salam zu erwidern, wenn man kein Wudu hat. Das ist dieser Kapitel 67. Es war Ibn Umar erzählte, dass ein Mann den Propheten sallallahu alaihi wasallam begrüßte, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam urinierte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn nicht erwidert. At-Tirmidhi sagte, es ist unerwünscht, wenn man während Notdurft verrichten ist oder urinieren. Und einige Gelehrten haben das so erklärt. Natürlich, es gibt Geschichte für diese Überlieferung. Es gibt Geschichte für diese Überlieferung. Der Prophet sallam hat uriniert und der war fertig, sallam. Und der Mann kam vorbei, der hat ihm gesagt, Salam alaikum. Der Prophet hat nicht gesagt. Bis dieser Mann weit weg war, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat kein Wasser gefunden, er hat Tayammum gemacht und er hat erwidert. Und dann hat er ihm gesagt, ich habe das nicht erwidert, weil ich nicht in Tahara, in reinem Zustand war. Das heißt, barakallahu fikum, es ist besser, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt oder wenn man As-Salam erwidert, dass man Tahara hat. Das ist nicht jetzt Pflicht, aber das ist besser in diesem Zusammenhang. Und diese Überlieferung, dass während der Prophet sallallahu alaihi wasallam urinierte, heißt in Arabischen, manchmal können Sie sagen während, aber das bedeutet danach. Das bedeutet danach. Und noch dazu, barakallahu fikum, einige Gelehrten sagen, ja, das geht nur darum hier, weil er urinierte oder nach dem Urinieren war. Aber in anderen Situationen ist es kein Problem. Deshalb, At-Tirmidhi hat schon gesagt, karahiyatu. Das heißt, es ist unerwünscht. Er hat nicht gesagt, es ist verboten. Aufpassen. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wir stoppen hier. Eigentlich nein. Wir machen noch die beiden Kapitel, die da zu sind, damit wir das nächste Mal mit etwas Neues anfangen, inshallah. باب ما جاء في سؤر الكلب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقد روي هذا الحديث على غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وفي الباب عن عبد الله بن مغفل كما عند البخاري ومسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، أولاهن، في رواية أخراهن، مع أن أخراهن فيها شذوذ، بالتراب، لأن صارت 8. فذلك يا أخوة، الكلب، سؤر الكلب، سؤر الكلب، يعني الكلب إذا ولغ. ومن هنا اختلف أهل العلم في سؤر الكلب على أقوال. منهم من يرى أن، انتبه، الكلب كله نجس، شعره وسؤره، السؤر هو الذي يبقى بعد أن يشرب الباقي. منهم من يرى أن الكلب طاهر، شعره وسؤره. ومن يرى التفصيل فيقول: أما السؤر أي اللعاب نجس، وأما الشعر فطاهر. أما إذا ولغ الكلب في الإناء، في إناء أحدكم، الكلب ولغ فيه، سكوبيدو، ولغ فيه، نعم، فيغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب 7 مرات. هذا إذا ولغ في الإناء فقط. أما إذا لمس الجلد أو لمس الثياب فلا 7 مرات، إلا عند الحنابلة قاسوا على الإناء، ولكن هذا لا دليل عليه، والله تعالى أعلم وأعلم. بعدين بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. كابيتل، فساهم فيها سؤر ني ني ني normalerweise übrig gebliebenes Überrest vom Trinken des Hundes. Oder auch könnte man Speichel des Hundes sagen. Das geht hier um Speichel eher. Aber normalerweise Su'r, Su'r. Su'r ist, was übrig bleibt, wenn man etwas trinkt. Das wird jetzt zum Beispiel, ich habe was getrunken und das ist geblieben hier. Dies nennt man Su'r. Su'r. Su'r. Abu Huraira radhiyallahu anhu sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ein Gefäß wird gewaschen, wenn, oder ein Gefäß, wenn ein Hund mit seinem Speichel oder mit seiner Zunge berührt hat, 7 Mal. Die erste davon oder die letzte davon mit Erde gewaschen. Und wenn die Katze das Gefäß mit ihrer Zunge Speichel berührt, dann ein. Normalerweise bei Bukhari Muslim auch gibt es von Abdullah Mughaffal. Und es gibt nicht bei der Katze einmal. Aber allgemein, barakallahu fikum, sagt Allah khairan, die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten bezüglich Hund. Einige Gelehrten sagen, Hund ist Najis. Najis, das wird unrein, alles. Speichel, Haare, alles von Hund ist unrein. Andere Gelehrten sagen Tahir. راين Zahlen alles ist rein in deinem Mund. Andere sagen, es gibt hier detaillierte, detaillierte, ja, detaillierte Erklärung. Und zwar sagen Speichel des Hundes unrein. Ist unrein. Haare des Hundes und alles ist rein. Und das ist die richtige Aussage, Allah Ta'ala, weil hier der Beweis dafür ist. Jetzt, du hast ein Gefäß, der Hund leckt etwas, trinkt etwas davon. Ja, dann siebenmal und einmal mit Erde waschen. Das geht nur um Gefäße. Bitte. Das geht nicht um Kleidungsstücke. Bei Kleidungsstücke, wenn der Hund das mit Speichel berührt, dann machst du, wäschst du das mit Wasser und fertig. Außer bei Hanabil, die haben gesagt, auch siebenmal, aber es gibt keinen Beweis dafür. Da wird er es gemacht, Analogieschluss. Also gibt es keinen. Also es geht hier, Barakallahu fikum, um Shor al-Kalb. Das wird, wenn ein Hund etwas leckt von Gefäßen, da muss man so machen. Babu ma ja'a fi su'ri al-hirrati. An Kabshah بنت كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي أو يا بنت أخي فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات وقد روى بعضهم عن مالك وكانت عند أبي قتادة والصحيح ابن أبي قتادة وقال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق ابن عبد الله عن ابن أبي طلحة ولم يأتي به أحد أتم من مالك إذن هي من الطوافين الطوافين عليكم والطوافات من هم الطوافين عليكم والطوافات الخدم الخدم الأطفال الصغار يكونوا في البيت فالهرة كأنها مثلهم دائما تكون معكم فعلى الرغم طبعا بعض أهل العلم قالوا طيب كيف الهرة تأكل الفأر والفأر قد ينجس وقد النجاسة تبقى في أسنانها فلما تأتي وتشرب من الماء قد تنزل نجاسة من أسنانها في الماء وهذا دليل على عدم انتقال النجاسة انتبه لهذا وهذا خاص في الهرة خاص في الهرة فلا نستطيع أن نقول إلا كما أتى الحديث فالهرة سؤرها طاهر سؤرها طاهر لي دليل واضح في هذه المسألة سؤر الكلب انتهينا منه قال اسمع قال هذه العلة عامة تتناول كل ما كان من هذا القبيل مما يكثر ملابسته وذلك للحرج في التحامي عنه لذلك يا أخوة الهرة كما ذكرنا والله تعالى على وعلا. بارك الله فيكم. بس letzte für heute إن شاء الله. Und zwar auch das Überrestwasser oder Getränk von Hirra, von der Katze. بارك الله فيكم. كبشة بنت كعب بن مالك. كبشة. Und sie war die Frau von der Sohn von Abi Qatada. Abu Qatada hat erzählt, Abu Qatada kam zu ihr, da hat sie gesagt, ich habe ihm Wasser gegeben, damit er Wudu nimmt. Dann kam eine Katze. Abu Qatada hat das Wasser sozusagen näher gemacht an die Katze, damit sie davon trinkt. Dann hat sie getrunken. Kapscha hat gesagt, er hat mich angeschaut, weil ich komisch angeschaut habe. Er hat gesagt, was ist, wunderst du dich? Da hat sie gesagt, ja. Er sagte, der Prophet sallam sagte, die Katze ist nicht unrein. Also die Katze ist rein. Und das ist von denjenigen, die um euch herum gehen. Von Frauen und Männern. Normalerweise, wer geht herum in zu Hause? Die Diener, die Kinder, die Leute. Auch die Katze ist so. Deshalb, barakallahu fikum, die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten diesbezüglich. Bezüglich der Katze. Manche sagen, nein, die Katze auch ist unrein, auch wenn sie was nimmt. Oder, aber die anderen sagen, nein, die Katze ist rein, weil der Prophet sallam das gesagt hat. Schaut mal, aber die anderen auch bringen Beweise. Da haben sie gesagt, ja, die Katze normalerweise fängt Mäuse. Und ein Maus ist unrein. Und es kann sein, dass eine Katze ein Maus gefangen hat und dann kommt sie und trinkt vom Wasser. Und da bleiben Reste vom Maus und die fallen in Wasser. Oder kannst du das nicht nehmen? Da haben die anderen gesagt, nein. Der Prophet hat das gewusst. Und trotzdem hat der Prophet sallam gesagt, doch. Und subhanallah, wenn ihr die Katzen merkt, bevor sie trinken, wenn sie Wasser in den Zähnen haben, die machen das sauber und dann trinken sie. Deshalb hier gibt es eine Ausnahme bezüglich der Katze. Obwohl wir die das Fleisch von Katzen nicht essen dürfen. Normalerweise haben wir gelernt, wenn wir Essen von Tieren, Fleisch von Tieren nicht essen dürfen, dann ist alles unrein bei diesen Tieren. Wie der Hund zum Beispiel. Aber hier ist anders, weil Barakallahu fikum durch die Überlieferung von Abi Qatada die Ausnahme kommt. Und natürlich Al-Imam Al-Shafi'i und Ahmed und Ishaq und alle sagen, Malik und so weiter, die sagen, es gibt kein Problem, dass man von diesem Wasser Wudu nimmt oder auch trinkt im Notfall. Wallahu ta'ala ala wa ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wir sind bei Kapitel dann 70 geblieben. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ich? Ja. Man könnte als zweiten Mal ein bisschen mit der Katze, wenn es Regel werden, wenn wir wissen, was es eigentlich ist. Dass die Katze eigentlich rein ist, könnte man damit erwidern, dass wir das gewisser nicht durch Zweifel auch gehoben wird, ne? Weil wir nicht gesehen haben, dass die Katze eine Maus gegessen hat oder so. Richtig. Und das, darf ich noch Fragen stellen? Ja. Das mit der Milch und dem Fett ist so eigentlich ein Wunder des Propheten, was denn, oder? Das mit der Milch und dem Fett. Ja, aber wo ist Wunder? Weil man damals nicht hätte wissen können, dass da Fett drin ist. Ja, weil die wussten, dass Fett ist. Deshalb. Das ist Fett. Das ist Kummer. Es gibt aber kein Wunder, denke ich. Allah Nein. No. طبعا يعني مذهب لما يقول وهذا عندنا يفهم منه أنه عنده وعند الذين يأخذون بهذا القول. الترمذي يعني مات سنة 279 ولد 209 يعني غالبا قد يكون على مذهب أحد الأئمة الكبار الذين كانوا قبله ولكن ما مو معلوم أنه مثلا مذهبا هو شافعي ولا حنبلي ولا كذا لأنه أصلا في نفس الوقت نعم الوضوء وإذا لم يجد يتيمم ايه على وضوء او طهارة طيب كبشة بنت كعب. عادي عادي، هذا يقال بالعربية مثل ما أقول لك يا ابني يا ابن أخي، معناته هذا بالعربي بس يقال هكذا، لأنه كل مسلم أخو مسلم. خير، بارك الله فيكم، جزاك الله خير، ما الله سبحانه وتعالى فرمين فرمين شان نيمن. شو ما عاد فيك أبوي، لو مو أنت، شوف لو مو أنت تفتح بحر أولا أنا ما خلصت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله لو مو هو، ها مو في، شوف هو قال راح تطلع بالله، ثق بالله، ما واحد ولا عشرة يقولوا لي هذا